In finstre Zeit sind wir vereint, durch fernes Land wir ziehen. Ein jeder sehnt, wir würden bald der Dunkelheiten fliehen. Manche Nacht, so manchen Tag, das Sehnen uns nun drängt. Der Sturmwind wurde uns gefährt, Gesang den Schritt uns lenkt. Freiheitslieder leben fort, in Schmerz und Leid geboren. Der Falkenflug ist uns geleit, in stummer Front verloren. Folget uns, die Härte ist helles Droh. Wir rufen Kamerad voran, das heilige Feuer lobt. Das heilige Feuer lobt. Das heilige Feuer lobt.